Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser. Mit Tanja Lieske. Unser heutiger Büchermarkt ist der Autorin und Übersetzerin Mirjam Pressler gewidmet. In dieser Woche ist Mirjam Pressler im Alter von 78 Jahren in Landshut gestorben. Geboren wurde sie am 18. Juni 1940 in Darmstadt als uneheliches Kind einer jüdischen Mutter, die den Holocaust nicht überlebt hat. Über alles, was Mirjam Pressler in ihrer Kindheit erlebt hat, sprach sie nicht viel, aber ihre Bücher. Titel wie Novemberkatzen oder Wenn das Glück kommt, muss man ihm einen Stuhl hinstellen, ihre Bücher geben Auskunft. Die Literatur war Mirjam Presslers Rettung, erst als Lesende, dann als Autorin. Rund 50 Romane für Kinder und Jugendliche hat Mirjam Pressler seit 1980 geschrieben. Hinzu kamen Übersetzungen. Hebräisch, Englisch, Niederländisch und Afrikaans waren ihre Sprachen. Sie war die deutsche Stimme von Seruja Schalev, von Uri Orlev und von Amos Oz. Aus Anlass ihres 70. Geburtstags habe ich Mirjam Pressler besucht und habe unter anderem erfahren, dass ihre liebste Blume der Rittersporn war und ihr Lieblingskomponist Felix Mendelssohn Bartholdy. Ich bin Mirjam Pressler, Annie Mirjam Pressler. Ich bin Mirjam Pressler, I'm Mirjam Pressler, je suis Mirjam Pressler. Ich hatte eine beschädigte Kindheit und ich finde es einfach faszinierend, wenn ich sehe, was Kinder, Jugendliche, wie sie es hinkriegen, aus Scherben eine Identität aufzubauen. Und ja, einen Lebensentwurf überhaupt zu finden. Und das ist, glaube ich, das, was mich am meisten interessiert an Menschen. Mirjam Pressler sitzt in ihrem hellen Arbeitszimmer. Auf ihrem Schreibtisch stapeln sich Druckfahnen und Manuskripte. Und überall sind Bücher. Bücher, die sie geschrieben hat. Bücher, die sie übersetzt hat. Bücher, die sie lesen will. Der Raum gehört zu einer Autorin und Übersetzerin, die produktiv ist wie kaum eine andere. Seit ihrem Debüt vor 30 Jahren hat Mirjam Pressler fast 50 Bücher geschrieben für Kinder und Jugendliche und rund 300 Titel hat sie übersetzt. Hebräisch, Englisch, Niederländisch und Afrikaans sind ihre Sprachen. Als sie Kind war, wollte Mirjam Pressler Klavier spielen, doch es hat in ihrer Kindheit immer nur zum Notwendigsten gereicht und oft genug hatte sie noch nicht einmal das. Mirjam Pressler spricht nicht viel über ihre Kindheit, doch ihre Bücher geben Auskunft. Zum Beispiel ihr Roman Novemberkatzen. Novemberkatzen, das sind Katzen, die so schwach sind, dass sie auf dem Land ertränkt werden. Manchmal werden sie auch in einer Plastiktüte auf den Müll geworfen. Novemberkatzen, sagt die Mutter. Keiner will Novemberkatzen. Die taugen nichts. Mama, bitte, sagt Ilse. Bitte, bitte. Nein. Das Gesicht der Mutter, mager, schuppig, müde, wird noch härter. Es geht nicht. Die Schusters würden ja nichts sagen, aber die Kniesers. Du weißt doch, wie die Kniesers sind. Ilse weiß es. Im Gemeindehaus dürfen keine Haustiere gehalten werden. Bitte, Mama, es ist doch noch so klein. Die Knieser merkt es gar nicht. Ein paar Tage, sagt die Mutter. Ein paar Tage, dann muss es weg. Ilse nickt, streichelt das Kätzchen. Schau mal, fast schwarz ist es. Findest du, dass Morle ein schöner Name ist? Die Mutter lässt sich auf einen Stuhl sinken. Ja, antwortet sie. Es ist ein schöner Name, aber ich bin sehr müde. Hast du Nudeln und Hackfleisch gekauft? Da ist sehr viel Autobiografisches dran. Diese Großmutter ist sozusagen meine Pflegemutter. Und diese Kinder sind ihre Enkelkinder. Und eigentlich wollte ich ein Buch schreiben über dieses zweite Mädchen. Das erste Mädchen war hübsch und gescheit und brav und angepasst. Der ging es immer ganz gut. Die zweite war nicht hübsch und nicht gescheit und nicht brav. Und der ging es gar nicht gut. Dann kamen zwei Jungs und dann kam ich. Und ich habe unter dieser zweiten sehr gelitten. Denn sie hat immer den Druck, den sie abgekriegt hat, an mir ausgelassen. Ich war viel kleiner und schwächer. Dann habe ich angefangen zu erzählen Und auf einmal habe ich aus ihr und mir eine gemischte Figur gemacht. Und ich habe da überhaupt gar nicht groß darüber nachgedacht. Ich habe es einfach nur geschrieben. Miriam Pressler wurde 1940 im Juni in Darmstadt geboren. Ihre Mutter war Jüdin und sie hat es geschafft, für ihr Kind eine Pflegefamilie zu finden. Miriam Pressler weiß, was es bedeutet, elternlos aufzuwachsen, unerwünscht zu sein, keinen Platz zu haben. Man kann in ihrem Werk suchen nach den Stimmen der Waisenkinder und der Heimkinder und man wird sie durchgängig finden. Die beschädigte Kindheit ist sicher ein Thema ihrer Generation. Bei Miriam Pressler findet es sich noch verstärkt durch den Widerhall der Shoah. Da ist zum Beispiel Halinka. Halinka ist 12, sie ist Jüdin, sie lebt in einem Heim. Für diesen Roman hat Miriam Pressler lange gebraucht. Er wurde 1994 veröffentlicht und war so in dieser Form nie geplant. Er entstand aus einer Kurzgeschichte heraus. Tante Lou hat mich auf ihren Schoß gezogen und mich gestreichelt. Und geweint hat sie auch ein bisschen. Dann hat sie gesagt, deine Mutter ist eine kranke Seele. Wenn jemand Schlimmes und Grausames erlebt, dann wird er dadurch nicht automatisch ein besserer Mensch. Genauso gut kann es sein, dass er selbst schlimm und grausam wird. Mehr hat sie aber nicht sagen wollen. Der Roman trägt den langen Titel »Wenn das Glück kommt, muss man ihm einen Stuhl hinstellen«. Halinka findet das Glück eher unverhofft. Sie sammelt mit den anderen Heimkindern für das Müttergenesungswerk, auch wenn sie keine Mütter kennt, die genesen müssen und schon gar keine, die zu viel waschen oder kochen. Zur Belohnung für ihr gutes Sammelergebnis wird sie zu einem Ausflug eingeladen. Im Schlosspark von Schwetzingen hat sie dann ein Schlüsselerlebnis. Sie sieht dort eine Statue. Es ist die Nymphe Galatea. Wie eine wirkliche Frau sieht sie aus. Als wäre irgendwann einmal eine wunderschöne Frau aus einem Teich gestiegen und durch diesen prachtvollen Park gegangen. Und irgendein Zauberer war so begeistert von ihr, dass er sie erhalten wollte. Du sollst nie alt werden, hat er gesagt. So wie du jetzt bist, jetzt in diesem Augenblick, sollst du bleiben. Früher habe ich nie darüber nachgedacht, dass andere Menschen anders leben. Früher habe ich auch nie darüber nachgedacht, dass es unendlich viele Dinge gibt, die einfach nur nützlich sind. Zum Beispiel ein Kochtopf oder eine Schere. Dass es aber außerdem noch andere Dinge gibt, die einen verzaubern können, weil sie nämlich schön sind und selten. Plötzlich weiß ich es. Verglichen mit den nützlichen Dingen ist Schönheit etwas Überflüssiges. Aber etwas, was man trotzdem unbedingt braucht. Ich jedenfalls werde es immer brauchen. Das weiß ich in diesem Moment genau. Ich habe Kunst studiert. Ich wollte mal eine große Malerin werden. Und dann habe ich geheiratet und Kinder bekommen und war ziemlich bald geschieden, musste für uns das Geld verdienen. Und es ist natürlich mit freier Kunst nicht zu machen. Da habe ich einen Jeansladen aufgemacht. Hatte ich 8 Jahre und dann wurde mir der Laden gekündigt. Ich musste mir was Neues überlegen und wollte auf gar keinen Fall noch mal einen Laden. Das war ganz sicher. Ich habe dann in einer Halbtagsstelle im Büro angenommen, damit ich nachmittags zu Hause bin für die Kinder. Und was eine Frau halbtags verdient im Büro, reicht in einer Stadt wie München für die Miete, nicht für mehr. Ich musste mir also überlegen, was ich zusätzlich machen kann. Und da habe ich angefangen zu schreiben. Und ja, das genau das Richtige für mich ist. Das habe ich erst gemerkt, als ich angefangen habe zu schreiben, dass ich was Besseres nicht finden kann. Ich liebe Bücher. Ich lese gerne, ich schreibe gerne. Es hat von Anfang an geklappt. Ich hatte auch von Anfang an Erfolg. Und kann nur sagen, ich bin sehr glücklich darüber, dass mir der Laden damals gekündigt wurde. Miriam Presslers Debüt »Bitterschokolade«, ein Roman über eine Essstörung, erschien 1980 und wurde gleich ausgezeichnet. Das Preisgeld reichte aus, um weiterzuschreiben. Realistische, erzählende Romane aus der Lebenswirklichkeit der Kinder und Jugendlichen. Miriam Pressler fing auch an zu übersetzen und gilt heute als eine der renommiertesten Übersetzerinnen der israelischen Gegenwartsliteratur. Sie hat Autoren wie Uri Orlev, Zeruya Shalev und Amos Oz ihre deutsche Stimme gegeben. Seit rund 10 Jahren lässt sich in ihrem Werk ein neuer Themenschwerpunkt ausmachen. Mit Romanen wie Shylocks Tochter, Golem, stiller Bruder und Nathan und seine Kinder wird Miriam Pressler zur Chronistin versunkener jüdischer Lebenswelten. Sie bewahrt den Alltag im Ghetto und nutzt die Chance, Stoffe der Weltliteratur aus einer neuen, zum Beispiel weiblichen Perspektive zu erzählen. Es hat angefangen mit Shylocks Tochter. Ja, es hat mich einfach interessiert, wie haben Juden damals gelebt, beziehungsweise es ging um diese Shylock-Geschichte, wo ich ja dem Shakespeare wirklich übel nehme, dass, also ich halte das für antisemitisch, wie er da mit Shylock umgegangen ist. Und ich wollte einmal sehen, wie so eine Geschichte auch anders erzählt werden kann, von einem anderen Punkt aus erzählt. Und ich habe dann nur vom Ghetto aus erzählt. Und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es war, als hätte die Verzweiflung den Himmel über der Judenstadt verdunkelt. Als hätte sie die Sterne verhüllt, um keine Hoffnung aufkommen zu lassen. Als erfüllte sie die Luft zwischen Himmel und Erde, um auch die Vögel am Singen zu hindern. Es war, als hätten sogar die Häuserwände sich mit Verzweiflung vollgesogen, um sie in die Wohnungen auszustrahlen und dadurch alle anderen Gedanken aus den Herzen der Menschen zu vertreiben. Dann kam der Golem. Golem hat mich immer interessiert, als der Traum des Menschen Leben schaffen zu können. Das ist ja wirklich ein uralter Traum. Und immer wenn ich gehört habe, künstliche Intelligenz, das geklonte Schaf, da habe ich mir gedacht, es ist auch wieder nur der Traum vom Golem. Denn warum will man diese künstliche Intelligenz, warum will man ein geklontes Schaf? Man will, dass es einem besser geht, man will irgendwelche Vorteile für sich haben. Und der Golem bedeutet da einfach ja nur Schutz haben. Und dann habe ich ihn eben geschrieben. Jankel hörte sein Blut in den Ohren rauschen und das Herz schlug ihm bis zum Hals. Aber er konnte sich nicht rühren. Er starrte dieses Gesicht an, das menschliche Züge trug und doch nichts Menschliches ausstrahlte, dem jedes Leben fehlte, jeder Hauch der Seele, dem Antlitz eines Menschen sichtbar wird. Es war, wie geschrieben steht, seine Seele war gebeugt zum Staube, sein Leib lag zu Boden. Ihr Roman Golem, stiller Bruder ist ein Buch, in dem Miriam Pressler mit ihrer Fähigkeit beeindruckt, die Atmosphäre und den Alltag im Prager Ghetto um 1600 lebendig werden zu lassen. Da Miriam Pressler äußerst penibel recherchiert, darf man den vielen alltäglichen Details in diesem Roman vertrauen. Auch ihre Sprache ist bemerkenswert. Sie ist metaphorisch ans Alte Testament angelehnt und sie formt zunehmend die Wahrnehmung des weisen jungen Jankel. Eine solche Hinwendung zum Thema der Religion gehört für Miriam Pressler zum Handwerk der Schriftstellerin. Die Religion bedeutet mir nicht viel. Also ich bin nicht religiös, ich interessiere mich für Religion, aber nur insofern, als ich gerne verstehen möchte, was die Leute früher in ihrem Kopf hatten, was sie gedacht haben, warum sie so und so gedacht haben, warum sie so und so gehandelt haben. Mich interessieren die Weltbilder, die entstehen. Aber es ist kein, also ich führe überhaupt kein religiöses Leben. Nach ihrem Studium hat Miriam Pressler ein Jahr lang in einem Kibbutz gelebt. Geblieben ist ihr aus jener Zeit eine Liebe zum und eine intime Kenntnis des Orients. Im Kibbutz bleiben wollte Miriam Pressler nicht. Schon als Heimkind hat sie um Orte der Einsamkeit und Stille gerungen. Ich bin damals nach Israel gegangen, aber es war, glaube ich, eher eine politische Entscheidung. Ich wollte dieses Leben im Kibbutz, dieses kein Privateigentum, alles gehört allen, keine Hierarchien, alles wird gemeinsam gemacht, es wird gemeinsam gearbeitet und so habe ich mir das Leben vorgestellt. Und dann war ich dort und habe gemerkt, dass ich sowas überhaupt gar nicht kann. Ich war sozial überhaupt nicht fähig dazu. Mitte der 90er Jahre bekam Miriam Pressler Post aus Tel Aviv. Eine ältere Dame namens Malka Mai schickte ihr eine Zusammenfassung ihres Lebens. Wäre Malka Mais Kindheit ein Roman, man würde es kaum glauben. Als 7-Jährige hat sie fast ein halbes Jahr lang allein in einem Ghetto in Polen gelebt. Mirjam Pressler führte Interviews mit der erwachsenen Malka May, musste aber erfahren, dass diese sich kaum an Einzelheiten erinnern konnte. Sie hatte fast alles verdrängt. Mirjam Pressler hat diesen Roman trotzdem geschrieben. Er ist ein Beispiel dafür, dass Literatur Lücken schließen kann, dort, wo das Gedächtnis der Zeitzeugen versagt. Mirjam Pressler unterscheidet in ihrer Poetik zwischen Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Der wahrscheinlichste Fluchtweg von Mutter und Töchtern aus Polen in die heutige Ukraine lässt sich rekonstruieren. Das wäre der Teil der Wahrheit. Die Innenwelt ihrer Figuren hat Mirjam Pressler neu erschaffen. Das ist die Wahrhaftigkeit. Malka, sagte die Mutter, du bleibst ein paar Tage hier bei der Familie Kopolowitsch. Und wenn es dir wieder besser geht, bringt Herr Kopolowitsch dich mit der Eisenbahn zu uns. Wir müssen nach Munkacz und du bist zu krank, um mitzukommen. Malka brauchte lange, um die Worte zu verstehen. Und auch dann waren sie nicht klar und es fiel ihr schwer, den Sinn zu erfassen. Aber du hier und wir Munkacz drang zu ihr durch. Sie weinte. »Ich will nicht hier bleiben«, sagte sie. »Ich kann gut laufen, das weißt du doch. Ich bin kein kleines Kind mehr.« Die Mutter zog sie hoch, so dass sie im Bett saß, legte die Arme um sie und drückte sie an sich. »Es geht nicht anders. Es muss so sein. Wir haben keine Wahl.« Malka wollte betteln, wollte schreien. Doch dann sah sie das Gesicht ihrer Mutter, sah, dass Minna den Tränen nah war und verstand, dass es wirklich so sein musste. Deshalb schluckte sie das bittere Gefühl, das in ihrer Kehle aufstieg, hinunter und schwieg. Dieser Roman ist aus zwei Perspektiven erzählt. Auch die Mutter bekommt eine Stimme. Und Malka ist eben dieses kleine jüdische Mädchen, das zurückgelassen wird. Und ich wollte es eigentlich nur von Malka ausschreiben, aber dann fand ich die Vorstellung, dass eine Frau ihr Kind zurücklässt, so erschreckend und so unbegreiflich, dass sie mir einfach mit hineingeraten ist. Ich mache also Malkas Mutter ja keinen Vorwurf. Sie hat keine Schuld, sie hat die Situation nicht gemacht, sie hat das Beste für alle gewollt und vermutlich mit dieser Entscheidung auch allen dreien das Leben gerettet. Aber sie hat das Kind erstmal zurückgelassen. Und das wollte ich für mich, ja, ich wollte es auch verstehen. Und deswegen ist sie mir mit reingeraten. Malka ist auf sich gestellt, landet im Ghetto, versteckt sich immer, wenn die Deutschen das Ghetto räumen, hat Hunger, friert, bekommt Typhus, überlebt. Sie kappt alle Bindungen und alle Erinnerungen an ihr früheres Leben. Nur so kann sie mit dem Trauma des Ausgesetztseins umgehen. Und so erklärt sich literarisch, warum die echte Malka nichts mehr weiß. Als die Figur Malka ihre Mutter wieder trifft, erkennt sie sie kaum. Das ist kein Happy End. Mirjam Pressler gehört zu jenen Autoren, die die Wahrheit immer für zumutbar halten, auch und gerade für Kinder. Solange es Kinder gibt, die solche Dinge erleben müssen, kann man durchaus erwarten, dass auch Kinder davon lesen können. Kinder, denen es gut geht, die einen vollen Bauch haben, die in der Wärme sitzen, können durchaus auch andere Sachen lesen. Das ist ihnen zuzumuten. In ihrem Denken sind sie oft sehr, sehr weit in dem, was sie nachempfinden können, was sie sich vorstellen können, sind sie keineswegs kleine Kinder. Und da denke ich, muss ich nicht extra irgendetwas Tröstliches einbauen, wenn ich eine Geschichte erzähle, die nichts Tröstliches hat. Vor 3 Jahren kam ein erstaunlicher Fund auf Mirjam Pressler zu. Buddy Elias, der Cousin der Anne Frank und seine Frau Gerti, hatten in Frankfurt auf dem Dachboden des Stammhauses der Familie Frank Briefe gefunden. Die Familie bedeutet mir jetzt inzwischen sehr viel. Ich habe 5 Jahre lang eigentlich über Anne Frank gearbeitet. Ich habe diese historisch-kritische Ausgabe übersetzt. Ich habe andere Sachen übersetzt, die zum Umkreis gehören. Ich habe die neue Leseausgabe zusammengestellt und dann eben auch die Biografie geschrieben. Ich sehne mich so. Dann dachte ich eigentlich, 5 Jahre reichen. Und dann plötzlich, vor 3 Jahren, kamen die mit diesem unglaublichen Fund von Briefen. Und als sie mir erzählt haben, dass sie auf dem Dachboden eben so 6.000 Briefe sind, das glaube ich, Dokumente, Fotos und so weiter, dass das jetzt also alles geordnet ist und ob ich daraus ein Buch mache. Und das Wichtigste war eigentlich, dass mir schon klar war, dass es eigentlich keine übliche Methode gibt, wie man daraus ein Buch macht. Denn es ist ja keine Korrespondenz. Es ist nicht Brief, Antwort, noch ein Brief. Es geht also um nichts. Es ist keine Handlung da, keine Geschichte. Das Haus war groß genug, um allen Platz zu bieten. Später reichte es sogar noch für die Familien von Leni und Otto. Und um das Haus herum war ein schöner Garten, in dem die Kinder spielen konnten. Dienstboten, die alles in Ordnung hielten, waren leicht zu finden. Immer mehr arme Mädchen drängten aus den Dörfern in die Städte und verdingten sich bei den Reichen. Alice musste nicht arbeiten. Sie gab nur Anweisungen. Es ist davon auszugehen, dass sie nie in ihrem Leben einen Putzlappen angerührt oder einen Teller abgespült hat. Alice Frank, die Großmutter der Anne Frank, eine kultivierte, schöne Frau, die unermüdlich schrieb, hat es Mirjam Pressler besonders angetan. In ihrem Arbeitszimmer bewahrt Mirjam Pressler ein gemaltes Kinderporträt der Alice Frank auf und ein paar Handarbeiten. Die hat so viel Handarbeit gemacht. Das war wahrscheinlich für einen Krageneinsatz. Wunderbar. Das ist unglaublich. Das ist alles handgemacht. Geklöppelt? Nein, das ist geklöppelt. Ein kleines. Das ist, glaube ich, geklöppelt und das nennt man, glaube ich, Weißstickerei. Es gibt also haufenweise solche Sachen, die sie gemacht hat, Einsätze für Kleider, für Blusen und sowas. Und solche Dinge hat sie gemacht und dann zusammengenäht zu ganzen Vorhängen. Es ist unglaublich, was sie alles gemacht hat. Alice lehnt am Fenster zur Straße, die Arme auf die Fensterbank gestützt, und beobachtet durch die Scheiben, wie sich der Abend über die Stadt senkt. Sie liebt die Dämmerung. Die blaue Stunde zwischen Tag und Nacht hat sie immer schon geliebt. Sie dreht sich um, bleibt mit dem Rücken ans Fenster gelehnt stehen und ihr Blick fällt auf das große, ovale Gemälde in dem schweren, vergoldeten Rahmen, das an der gegenüberliegenden Wand hängt. Sie betrachtet das kleine Mädchen, das sie einmal war. Aber ich hatte auch ein wahnsinniges Glück. Alice hat in so einem schwarzen Heft über ihre Kindheit und Jugend geschrieben. Und das Heft ist erhalten. Und da steht dann zum Beispiel drin, dass ihr Großvater, bei dem sie nach dem Tod ihres Vaters gelebt hat, dass der noch in Frankfurt im Ghetto gewohnt hat, in der Frankfurter Judengasse. Und es gab mir die Möglichkeit, dann plötzlich auch noch über die Geschichte der Frankfurter Juden zu erzählen. Es ist eine Frankfurter Familie, es ist eine Frankfurter Geschichte. Und die Leute, die in diese Familie eingeheiratet haben, sind alle Frankfurter geworden. Ja, sagt Mirjam Pressler auf Nachfrage und sie sagt es ein wenig verlegen. Ja, eine Familie wie die der Franks, mit der sie so viel Zeit verbracht hat, hätte ihre eigene sein dürfen. Es ist ihre Herzensfamilie. Diese Familie hat einen Zusammenhalt. Es ist eine hochkultivierte Familie. Das ist eine Zeit, die vorbei ist. Es ist auch eine Schicht, die es nicht mehr gibt. Dieses gehobene Bildungsbürgertum, auch dieses jüdische, nicht religiöse. Die haben also überhaupt keine religiöse Bindung. Aber es ist eine bestimmte Art, miteinander zu leben, miteinander umzugehen und die Welt zu sehen und sich der Welt gegenüber zu verhalten, die mich total fasziniert hat. Zu einer Karriere als Pianistin, sagt Mirjam Pressler, hätte sie die Geduld gehabt. Und besonders liebt sie den Komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy. Einen Komponisten, der nicht nur den Namen des Glücklichen trägt, sondern dessen Werk auch von großer Leichtigkeit geprägt ist. Klavierspielen hat sie nicht gelernt. Und doch ist Mirjam Presslers Leben ein Beispiel dafür, dass gerade aus einer beschädigten Kindheit ein immenses schöpferisches Potenzial entstehen kann. Für all ihre Bücher und für alles, was sie uns darin erleben lässt, ist Mirjam Pressler an dieser Stelle zu danken. Sie hörten die Wiederholung eines Features mit der Stimme von Mirjam Pressler aus Anlass ihres Todes im Alter von 78 Jahren. Mirjam Pressler ist noch im vergangenen Dezember für ihr Engagement für die Völkerverständigung, vor allem zwischen Deutschland und Israel, mit dem großen Bundesverdienstkreuz geehrt worden. Am Mikrofon verabschiedet sich mit Dank für Ihre Aufmerksamkeit Tanja Lieske.